Das Podcast-Versuchslabor. Ja, Kevin, wie geht es dir? Ja, mir geht es wunderbar. Und selbst? Ja, ich bin zufrieden mit mir und der Welt. Ja, ich mittlerweile auch wieder. Ja. Ja, das ist schön zu hören. Ist ja noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, jetzt wieder zu arbeiten und zu pendeln, aber das geht schon klar. So. Ja, wie lange fährst du denn nach Augsburg jetzt? So unterwegs bin ich so 1,5 Stunden. Ja. Okay, ich fahre auch 1 Stunde 15 Minuten von Wolfratshausen nach Karlsfeld. Ja. Also. So mit Leidensgenossen. Leidensgenossen. Ja, super, Mensch, das klappt ja toll. Ja, ich höre dich ganz gut. Ich höre, dass du irgendwas isst. Achso, ja, das stört mich eigentlich. Es soll ja mehr gegessen und gesoffen werden im Podcast, habe ich gelernt vom Kai. Ja, das passt, weil ich habe mir auch ein schönes Radler aufgemacht. So. Oh, das ist gut. Ja. Mein Bier ist gerade alle. Da müsste ich jetzt nochmal schnell mal laufen und eins holen. Das mache ich eben kurz. Warte mal, so viel Zeit hast du, oder? Da muss ich nur mal. Ja, auf jeden Fall. Nur mal die Treppe hoch. Warte, Moment. Jetzt so. Bier abstellen, Brille auf, Kopfhörer rein, Moment, und dann höre ich dich auch wieder. So, rechts, links ist ja egal an der Stelle. Jetzt höre ich dich auch wieder, ja. Ja, wow. Cool. Ja. Ja, nicht nur, dass wir uns hier bequem unterhalten können, jetzt wie über Skype, ne? Sondern... Ich kann das ganze Zeug auch noch, Moment, auch noch aufnehmen. Ja, das ist ja geil. Nimmst du das auf? Ja, klar. Ja, perfekt. Ich hab mal angeschmissen hier, das Ding. Machen wir eine kleine Crossover-Folge. Was macht denn dein Podcast, junger Mann? Ja. Ich bin so beschäftigt in letzter Zeit. Bist so beschäftigt? Ja. Ja, glaube ich. Dadurch, dass ich morgens noch nicht so gut aus dem Arsch komme, bin ich halt meistens erst so um 10, 11 Uhr in Augsburg. Ja, okay. Wenn ich da meine 8 Stunden runtergerissen habe, muss ich erst wieder nach München fahren, bin ich immer relativ spät da. Ja, verstehe. Und dann ist auch nichts mehr, ne? Ich hätte zwar am Samstag Zeit gehabt. Ja. Aber ich war so im Arsch. Am Freitag meinst du bei dem Kartbahn-Event-Gedön? Nee, zum Aufnehmen hätte ich Samstag Zeit gehabt. Weil, ja, okay. Weil ich halt alleine war. Ja. Aber ich war so im Arsch. Bin ich erstmal auf der Couch eingepennt. Für viele Stunden. Okay. Und da habe ich mir gedacht, nee, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Ja. Ne, verstehe ich. Aber du hast aber zumindest offensichtlich dein Equipment wieder beieinander. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Das war ja eh der Witz. Ja. Ich dachte, das wäre bei meiner Oma. Ja. Bin dann zu meiner Oma gefahren, hab da die ganzen Kartons auseinandergenommen, die ich bei ihr im Keller stehen hatte. Ja. Nicht gefunden. Und dann war ich dann wieder bei meinen Eltern und gehe an den Schrank von meiner Mutter und mach da eine Laptop-Tasche auf. Ja. Da hat die das da reingetan. Ja. Ja, Mutti. Und, ja, genau. Und ich hatte vorher, meine Mutter, was sagst du? Sag ich suche mein Aufnahmegerät. Ja, wie sieht das denn aus? Sag ich, das ist ein schwarzer Knubbel mit so einem Mikroschaumstoff-Häubchen obendrauf. Nee, das habe ich noch nie gesehen. Ja, tut das in die Laptoptasche. Ja. Mikroschaumstoff-Häubchen obendrauf. Ja, genau. Hast du dich nicht getraut, in Gegenwart deiner Mama Popschutz zu sagen? Oder was? Mir ist der Name nicht eingefallen. So. Also, der ist mir jetzt gerade auch nicht eingefallen. Deswegen habe ich O-Ton wiedergegeben. Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja, und dann direkt eingepackt. Und dann? Mitgenommen und fertig. Genau. Ja, so ist richtig. Ja, du weißt ja, die, wie heißt das so schön, die Community wartet auf dich, gell? Ja, ich hatte eine Folge am Handy aufgenommen, da habe ich vom Pöbel gesprochen, der wartet so. Okay. Den habe ich aber nicht veröffentlicht, nicht wegen dem Pöbel, sondern weil die Audioqualität extrem Ohrenkrebs-Style ist. Ach so, weil es so blutige Ohren technisch dann. Ja. Ja, okay. Ganz, ganz grauenhaft. Ja, aber generell, die Homepage steht ja noch und der Feed funktioniert im Moment nicht, aber das bleibt alles gleich oder müssen wir da irgendwas anderes machen demnächst? Oder nee, bleibt alles gleich. Ja, müssen wir nur warten, bis was gut. Genau, bis jetzt gut. Der Feed, der funktioniert halt nicht, weil ich die Folgen halt weggelöscht habe. Ja, klar. Das ist dann... naheliegend, ne? Genau. Ja. Und wenn ich dann die Website erstmal angepasst habe, dass ich da die ganzen Beiträge mit den Folgen rauskicke, dann müsste der Feed dann auch wieder leer sein. Ja. Hast du die alten Folgen denn archiviert irgendwo oder hast du die jetzt komplett weggehauen oder was? Die sind komplett weg. Die hast du komplett weggehauen? Ja. Okay. Ja, kann man machen. Ja. Reset. Wobei, lass mich... Genau, Reset, aber lass mich nicht lügen, es kann noch sein, dass ich irgendwo vereinzelt Folgen auf dem USB-Stick oder so habe. Das kann natürlich sein, aber... Ja gut, der ein oder andere wird ja die Folgen auch runtergeladen haben auf seine Festplatte, dann haben die quasi das ist ein schweres Wort für den Kölner, ne? Rarität. Rarität. Ja. Jetzt Seltenes. Ja, jetzt ends was ganz Besonderes haben sie dann. Ja, was ganz Besonderes. Ja, genau. Ja. Kann man dann... Gut zu wissen. Bei einsamen Abenden kann man sich das dann reinziehen. Genau, in doppelter Geschwindigkeit, damit das... Richtig genau. Schön vonstatten muss, geht. Muss ja auch zum Handtakt passen. Ja. Ja, aber ich höre, du bist gut in München angekommen, offensichtlich. Du bist guter Dinge, so wie ich das hier. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja. Ein bisschen angepisst vom Wetter, weil immer wenn es schön wäre, wenn gutes Wetter ist, ist es scheiße. Und wenn es total egal ist, ist es super schönes Wetter. Wie heute zum Beispiel. Ich bin kaputt gegangen auf dem Weg nach Augsburg. Und Augsburg war es wettertechnisch noch schlimmer als hier in München. Und beim Orthopäden war ich auch heute. Bah. Was hast du beim Orthopäden zu suchen? Rücken? Ich hab seit hast du Rücken oder was? Ich hab Rücken. Rücken und Nacken. Rücken und Nacken, okay. Ich habe seit über einer Woche Kopfschmerzen. Also quasi seitdem ich hier angekommen bin, habe ich nur Kopfschmerzen. Okay. Und Nacken auch total verhärtet. Und dann wollte ich eigentlich zum Chiropraktiker, weil ich keinen Bock hatte, auf den Orthopäden zu warten. Habe aber irgendwie keinen gefunden, der irgendwie ein durchsichtiges Preismodell hatte. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ruf einfach beim Orthopäden an, da wartest du halt deine 4-5 Wochen. Ja, nö. Eine Woche Wartezeit, voll chillig. Ja. Und dann war ich dann da. Da hat er mir den Nacken geröntgt, dann hat er da rumgerenkt und später noch so eine Strecktherapie für die Wirbelsäule gemacht. Da hatte ich dann so ein Band quasi ums Kinn und vorne hingen dann Gewichte dran, so richtig mittelaltermäßig. Und das hat dann quasi so meine Wirbelsäule langgezogen. Ne? Und ja, dann musste ich dann, ich glaube, 10 oder 15 Minuten so verharren. Okay. Und danach war ich echt im Arsch. Naja, dann ging es nach Augsburg und dann war es dann noch heißer, da war ich auf jeden Fall bedient. Feier, weil, weil. Du hast nicht zufällig ein Foto gemacht davon, oder? Wie ich das Ding umhalte. Ja, klar. So ein kleines. Natürlich habe ich ein Foto davon gemacht. Soll ich dir das mal schicken? Das kannst du mir schicken, doch. Das mag ich gerne mal sehen. Das könnte ich in die Shownotes machen, weil ich überlege gerade, wenn ich die schon an der Strippe habe, ich hau das Ding mal raus heute. Das die. die Jungs und Mädels mal hören, dass du noch lebst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, das mache ich. Ja. Das ist einfach so episch irgendwie. Episch, oh ja. Jetzt ist angekommen hier. Das, hoffe, dass das nicht auf die auf Aufnahme, aber das Foto direkt. Oh! Ja, okay, das musst du sagen. Wenn du das freigeben willst, ich hau das in die Shownotes rein. Ich hab da. Ja, hau rein. Ja, also. Da schaust du ein bisschen unglücklich aus der Wäsche. Das muss ich sagen an der Stelle. Ja, wenn du erst vom Orthopäden vergewaltigt wirst und danach noch von solchen Instrumenten. Ja. Und von hinten wurde auch noch Wärme bestrahlt und ich war eh schon total am Schwitzen, weil es so heiß war. Und dann ballern die mir auch noch Wärme auf den Nacken. Ich bin so, was ist los mit euch? Aber naja, aber es ist auf jeden Fall besser, also jetzt aktuell. Ja. Aber die haben sich überlegt, das wäre jetzt genau das, was du gerade brauchst. Ja. Ich habe dem zwar auch erzählt, ich habe auch Rücken, aber das hat ihn irgendwie hinten raus nicht mehr interessiert. Ne? Das hat ja ein bisschen was vom, im Mittelalter gab es doch diese Streckbank, oder? Wenn dann haben sie doch die Leute da immer so. Ja, das ist das gleiche Prinzip, nur halt für den Hals. Ne? Ja, ja. Kannst du mal einen Hals lang ziehen. Ja, so. Ja, Mann. So, junger Mann, was trinkst du heute Abend? Hast du noch was zu trinken? Was hast du gesagt? Ja, ich habe hier einen Radler von Hacker-Pschorr. Oh, da bist ja schon tief in den bayerischen Gefilden gelandet an der Stelle. Ja, ne? Ja. Bin ja auch integrationswillig, ne? Ich habe mich sogar beschwert, dass sie kein Augustiner da hatten. So, ne? Und weißt du, was ich auch gemacht habe? Wann war das? Das war am Freitag oder am Samstag, da habe ich mich sogar das erste Mal beschwert, dass auf der Münchner Rolltreppe links jemand stand. Ach, hast du. Hast du gleich verinnerlicht, das ist gut. Ja. Genau. Rechts stehen, links gehen. Genau. Genau. Diese scheiß Touristen hier immer hingeben und alle auf den Sack. Ne? Genau. Das, vor allem, das ist wunderbar, wenn du das in so einem leicht rheinischen Dialekt von dir gibst, ne? Wisst ihr was, ihr Scheiße, da ihr müsst doch mal auf Seite gehen, hier für die Leute, die hier leben, weißt du? Genau, wir sind hier in Bayern, du Puppekopf. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Mann, Mann, Mann. Ja, Umzug hast du alles schon fertig oder was? Alles da, was du brauchst oder geht da noch was? Die Möbel, da geht noch was. Die Möbel kommen später. Ich habe jetzt erstmal nur so Zeug eingepackt, also Klamotten. Zahnbürste. Genau. Und hier Laptop und Aufnahmegerät und das, was man so braucht, um durch den Tag zu kommen. Ne? Die richtig wichtigen Sachen, das ist gut. Genau. Ja, das gefällt mir. Ja, wir hatten ja schon einen schönen Abend im Irish Pub. Jo. Gell? Die Aufnahme, die haust du ja bitte dann raus, gell? Weil das ist ja dein quasi Homecoming, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Stelle. Ja. War sehr nett. Ja. Also war auch nett, deine Freundin kennenzulernen. Ich glaube, da geht was. Das schaut gut aus. Sag ich jetzt mal hier als Gesichtsältester von uns zweien. Nee, das passt. Also, ja. Das passt auf jeden Fall und wir wohnen ja auch schon zusammen. Ja. Und ich habe auch schon ein Klingelschild, ein Namensschild und Briefkastenschild. Okay. Aber nicht aus Salzteig, oder? Nee, aus Klebelabel, keine Ahnung, wie das heißt. Klebelabel, ja gut. Ja. Und ummelden hatte ich angedacht für diesen Freitag. Jo. Da muss ich aber mal gucken, ob ich da frei bekomme, weil die Öffnungszeiten hier in München, also überarbeiten tun die sich ja nicht im Bürgerbüro. Ne? Nee, das ist ja auch klar. Also am Freitag schon mal gleich gar nicht, ne? Da ist er. Aber da müsstest du ja normalerweise müsstest du ja irgendwie frei bekommen vom Arbeitgeber. Ich glaube, das ist kein Problem. Oder du musst dich ja ummelden. Du kannst ja nicht hier als nicht bekannt und nicht gemeldet in Bayern wohnen. Das geht ja gleich gar nicht, ne? Ja, das stimmt. Wobei ich ja noch im Rheinland und allem bin ich ja auch noch versichert. Ne? Mhm. Ich bekomme ja noch von meiner alten Firma noch die Gehälter gezahlt bis Sommer. Ja, okay, sauber. Und von daher ist das nicht so der Stress. Das ist auch der Grund, wieso ich jetzt aktuell halt nur auf 450-Euro-Basis arbeite bis Sommer, damit ich da keinen Stress mit meinem alten Arbeitgeber oder mit dem Finanzamt bekomme. Ja, klar. Wenn der dir das Gehalt zahlt, ist doch super. Kommst du gut klar, oder? Ja, auf jeden Fall. Und so mit der neuen Firma ist auch schon cool. Also die Kollegen, die kannte ich ja vorher schon, war ja schon öfter da in der Firma, also im Büro. Ja. Ja, und jetzt da, ja, also meine ersten beiden Aufgaben, die waren halt relativ langweilig. Aber jetzt geht's halt dann direkt richtig los. Ich soll ja da als Ruby on Rails Entwickler anfangen, habe von vornherein klargestellt, ich so, das kann ich gar nicht. Und meinte, ja, ist ja nicht schlimm. Meinte, wir finden schon Aufgaben, die einfach genug sind für einen Einstieg. Und habe ich dann eine bekommen. War dann mega frustriert und bin explodiert auch förmlich, also so innerlich. Oh, ja. Ja, okay. Und habe das dann heute dann auch fertig gekriegt und sagte mein Chef nur so, weil wir danach noch auf einen Workshop gefahren sind, sagte er so im Auto, ja, ich dachte eigentlich, ich hätte dir da voll was Einfaches gegeben, aber ich habe mir das gerade mal angeguckt, das war ja schon ziemlich hässlich, was ich dir da gegeben habe. Dann habe ich mir gesagt, okay, gut, dann lag es nicht an mir. Ach, aber das ist ja schön, wenn er das selber auch dann so sieht, ne? Ja, cool. Das war dann schon etwas motivierend. Ja, aber der Typ scheint ja sowieso der Brüller zu sein irgendwie, oder? So vom was du so erzählst, der ist ja cool drauf irgendwie. Der ist mega nice. Also ja. Der ist halt auch super fair und allein, dass er mir da in Augsburg jetzt eine Wohnung zahlt, ne? Ja. Die ich ja nicht benutze, ne? Also er fragte mich, ja, brauchst du die? Dann meinte ich so, ja, im ersten Monat vielleicht, wenn Überstunden sind, oder außerdem bin ich auch Strohwitwer jetzt eine Woche lang. Mhm. Und ich hätte heute eigentlich in Augsburg gepennt. Ja. Ich habe aber meine Allergietabletten und so hier vergessen. Ja. Und deswegen musste ich also nach München. Ich war auch erst um 23 Uhr zu Hause. Und ich meinte, das ist echt den zweiten Monat, den kannst du auf jeden Fall canceln. So, ne? Ja. Und das geht jetzt nicht so einfach. Das ist halt abhängig davon, ob die Firma, die halt diese ganzen Apartments vermietet, ob die halt quasi Nachmieter finden. Aber er sagte so, ja, er wird sich besser fühlen, wenn das Apartment quasi als Backup für mich vorhanden wäre. So. Und ich so, ja gut, dann ist ja dein Geld. Ne? Ja, immer wenn er das bezahlen will. Ja. Ja. Allergietabletten heißt Cetirizin. Cetirizin oder Zeug, ne? Oder Heuschnupfen. Ja, genau, das ist was anderes. Wie heißen die? Die heißen... Ja, irgendwelche Antihistamine wahrscheinlich oder irgendwas, oder? Ja, hier, Lorano. Lorano? Ja, das klingt ja wie ein italienischer Fußballverein. Ja, also, du hast recht, Mann. Ja, ich bin Stürmer bei Lorano, weißt du? Ich bin da. Inter-Lorano. Inter-Lorano, genau. Ja. Schöne Sache. Ja, so. Nee, der läuft auf jeden Fall. Ja, das ist doch gut. Also der Chef, nicht der Lorano. Der Chef, ja. Nö, aber das ist ja auch, letzten Endes würde ich das ja, wenn du die hier in München vergessen hast, die Tabletten, als freudsche Fehlleistung deklarieren, ne? Das heißt, Du wolltest einfach nach München zurück. Ich kenne das. Ich kenne das. Mir ging das genauso. Das kann gut sein. Ja. Ne? Das kann echt gut sein. Ja. Das ist eh schon total strange. Ich bin eigentlich auch wie so ein Hobbit. Ja? Ich bin eigentlich nie gerne von zu Hause weg. Ja. Und deswegen ist es halt umso stranger, dass ich halt, als quasi das Angebot kam mit dem Zusammenziehen, ich eigentlich überhaupt nicht lange überlegt habe, weil letztendlich ist das hier jetzt, das ist schon zu Hause irgendwie. Ne? Das habe ich das erste Mal gemerkt, da bin ich nach Augsburg gefahren, um meinen Laptop, der wurde ja ein bisschen aufgerüstet von der Firma, um den abzuholen, beziehungsweise um den einzurichten. Mhm. Und als ich dann von Augsburg dann wieder in Münchner Hauptbahnhof reingefahren bin, habe ich mir gedacht, ich so, boah, hey, du würdest am liebsten quasi ab Sommer, ja, wenn das Apartment halt ausgelaufen ist, würdest du lieber in München wohnen als in Augsburg. Ne? Und kurze Zeit später kam halt das Angebot so aus dem Nichts, mehr oder weniger. Aus dem Nichts. Und, aus dem Nichts. Ja. ich hab da gar nicht drüber nachgedacht. Nee. Das ist halt eher auch so, als ich dann, ich war ja eine Woche hier und bin dann ja wieder nach Bonn zurückgefahren, um quasi so die letzten Sachen zu erledigen, unter anderem auch, um den Laptop bei meiner alten Firma abzugeben. Da wollte ich eigentlich auch, weil ich habe meinem Vater ja für alles Vollmachten geschrieben und ich dachte mir so, ich so, ey, du schreibst ihm auch eine Vollmacht, um den Laptop abzugeben. Aber da habe ich mir gedacht, dann brauchen die nur irgendeine Kleinigkeit behaupten, was irgendwie mit dem Laptop nicht stimmt und schon wäre er in einer Position, wo er mich überhaupt nicht mehr hätte vertreten können, weil er keine Ahnung hat. Und da ich diesem Drecksverein das auf jeden Fall zutraue, bin ich dann halt, das war so der einzige Grund, warum ich dann letztendlich zurückgefahren bin. Ja. Und da war ich ja dann ein paar Tage dann noch in Bonn und bin dann halt Sonntag hochgefahren und das war auch wirklich so, ja, du fährst jetzt nach Hause, so ein Gefühl, weißt du, also mit dem Zug bin ich nicht gefahren, weil meine Eltern mich gefahren haben, netterweise, warum auch immer, waren ein bisschen neugierig, ne? Das, wo ich denn so hinkomme. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ja. Und wie gesagt, die ganze Fahrt war halt wirklich so das Gefühl, du fährst nach Hause so. Ne? Also es war nicht so, du fährst jetzt nach Bayern, ne, du fährst nach Hause. Das ist total komisch zu beschreiben irgendwie. Ja, ich kann mich da gut dran erinnern, dass mir das dann irgendwann auch das erste Mal so passiert ist. Ich bin ja die erste Zeit auch wochenends immer noch zurück nach Köln. Da hatte ich ja meinen Arbeitgeber auch noch und irgendwann habe ich dann auch gesagt, was irgendwie mit dem Kumpel und so, was machst du am Montag? Ich fahre Sonntag nach Hause, habe ich gesagt. Ja, nice. Ja, und wo das so rausgerutscht ist, wir saßen so gemütlich halt beim Bier, ne? Und ich so, nee, Montag kann ich, fahr Sonntag nach Hause. Und er hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt und dann war so klar. Und er so, ja, dann mach es gut, ne? Ja. da war irgendwie so klar, geht jetzt mehr in Richtung Süden. Die ganze Geschichte, ja. Ja, da kommt quasi so das Unterbewusstsein über die Zunge. Ja, ja, und es ging auch bei mir, muss ich sagen, relativ schnell. Also ich habe mich relativ schnell unheimlich wohl gefühlt hier unten im Süden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dito, also es war, das ist halt auch so total angenehm gewesen. Ich war jetzt wegen einem Workshop, war ich ja relativ spät auf dem Rückweg. Und es war weder in Augsburg ein Problem am Bahnhof zu stehen, noch irgendwie im Zug gab es Probleme. Am Münchner Hauptbahnhof keine Probleme und das um die Uhrzeit. Ne? Das ist in Bonn ist das nicht so cool, weißt du, mehr oder weniger um kurz vor 11 da rumzustehen, gerade im Untergrund, ne, wo die U-Bahn fährt. Ja, das mag man gar nicht glauben, ne? Aber es ist tatsächlich so, ja. Ist auf jeden Fall. Ich merke halt auch, wie also zum Beispiel in Bonn, wenn ich im Dunkeln langgelaufen bin und ich sehe nur so eine Silhouette auf mich zukommen. Da habe ich die Silhouette immer total abgescannt. Ja. Wie groß ist der? Was hat der für eine Körperhaltung? Ne? In was für eine Richtung geht der? Kommt der auf dich zu und so? Weil du musst halt in Bonn wirklich damit rechnen, dass du wirklich an Idioten gerätst. Und hier merke ich halt, das ist immer noch da, aber das schwächt ab. Weißt du? Ja. Dieses, mittlerweile ist so, okay, da kommt einer. Aber das war es dann auch irgendwie. Ja, der kommt halt. Der läuft vorbei und dann ist er auch wieder weg. Ja, genau. Okay, ja. Das ist somit so quasi der krasseste Unterschied, der mir hier halt so auffällt, so vom Gefühl her irgendwie. Es ist halt also bedeutend angenehmer, hier zu wohnen, wirklich. Ja, München ist eine Perle. Das ja, ist schon ganz klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv, ja. Gut, ja, du, das ist ja mit uns beiden Rheinländern jetzt hier in München auch eine witzige Geschichte eigentlich letztendlich, ne? Ja, vor allem, weil sie auch sich so ähnelt irgendwie. Ja, das kommt dazu. Ne? Ich bin ja quasi auch mehr geflüchtet hier nach München, als dass ich jetzt das groß geplant hätte, aber hat halt alles gepasst und nach München wollte ich eh immer schon. Weil ich bin ja genauso alt wie das Olympiastadion. Ja. Wie heißt das so schön? Der geneigte Hörer kann jetzt googeln und dann weiß er ungefähr, wo ich da so einzuordnen bin. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, diese ganze Geschichte hier machen wir öfter. Die zwei Rheinländer in München und was wir brauchen, wäre mal jemand, der uns die Sprache erklärt, oder? Wie kommst du denn zurecht bis jetzt? Hast du schon Brötchen gekriegt oder hast du kein Brötchen gekriegt? Naja, bisher habe ich mich noch nicht an den Bäcker dran getraut. hat sich nicht ergeben. Also, okay. Aber so an sich, okay, ich bin noch an keinen Urbayern geraten irgendwie. Also bisher habe ich immer alle irgendwie verstanden. Okay. Ja, mein erstes Erlebnis war ja hier, ich wollte halt Semmeln kaufen gehen. Muss schon den richtigen Begriff nennen. Und bin in die Bäckerei und gesagt, ich hätte gern fünf Brötchen hätte ich gern. Ja, Brötchen haben wir nicht. Ich kann den bayerischen Dialekt nicht, den werde ich auch nicht ausprobieren hier. Aber so, sie hat mir klar zu verstehen gegeben, dass es nur Semmeln zu kaufen gibt und ich könnte mir das überlegen. Ja, jetzt war das so, das war eine Bäckerei, die war innerhalb eines Rewe-Marktes. Ne? Rewe, große Handelskette aus Köln. Da gibt es ja auch tiefgefrorene Aufbackbrötchen. Ja. Habe ich so eine Packung gekauft, habe die genommen und dann bezahlt. Dann bin ich raus an der Bäckerei vorbei. Hier, junge Frau, Brötchen, schauen Sie mal. Servus, machen Sie es gut. Aber das Servus hast du schon drauf. Ja? Das Servus, ja, das ging relativ schnell mit dem Servus. Das habe ich mir relativ schnell angewöhnt, ja. Ja. Bei mir ist es noch so, wenn einer morgens zu mir Grüß Gott sagt, sage ich immer Morje. Ja. Das ist noch drin. Ja, wenn ich noch verschlafen bin, sage ich immer Tag. Tag. Tag. Ja. Und im Büro, wenn ich komme, sage ich sowieso immer erstmal Mahlzeit. Ja. Ja. Bis ich da einlaufe, dann passt das auch schon. Wieso wird immer gegessen, wenn du kommst? Oder? Ich komme spät und gehe früh. Ach, das ist ja. Nee, weil das ich, ist doch mal ja, ein weil, nettes Work-Life-Balance-Konzept. Ja, nee, weil ich auch von daheim arbeiten kann. Ne? Das heißt, ich mache ein paar Stunden hier zu Hause und wenn dann irgendeine Besprechung ist oder was, dann fahre ich rein. Und dann komme ich halt irgendwann um 12 oder was. Was willst du dann groß noch sagen? Da sagst du, ja, Mahlzeit, ne? Ja, ich wäre dann soweit. Ja. Ich bin ja aktuell auch noch relativ spät, aber das liegt gerade daran, weil ich noch nicht so aus dem Arsch komme morgens. Ich freue mich aber darauf, wenn ich irgendwann dann auch mal Homeoffice machen kann, weil es sind halt zum Beispiel bei den ganzen Projekten, wo ich bisher dran gesessen habe, da musste ich mit niemandem zusammenarbeiten. Ja. Sprich, das hätte ich auch zu Hause machen können und hätte mir 3 Stunden Pendelei erspart. Ne? Nur gerade so am Anfang bin ich direkt mit Homeoffice um die Ecke gekommen. Nee, da muss man sich erstmal ein bisschen... Aber das ist natürlich dann... du hast ja jetzt von der Jahreszeit her das auch gut getimt, ne? Weil du kommst jetzt genau hier nach München in der Biergartensaison. Ne? so der Sommer kommt, da hast du so, ja, die richtig schöne Zeit dir ausgesucht. Und dann weiß ich ja nicht, wie ist bei dir, also Skifahren? Ist das was für dich? War noch nicht Skifahren, aber ja? Das wäre bestimmt was für mich, ja. So Snowboard wahrscheinlich, würde ich eher mal so schätzen, oder? Einfach beides. Ja, ich auch noch nicht, also auch bis jetzt auch noch nicht. Also ich, die Kinder fahren Ski, die Frau fährt Ski, ich mache dieses mit dem, ich warte hier unten an der Station in dieser Gaststätte da drüben. Wenn ihr soweit seid, dann könntest du mich ja vielleicht mitnehmen. Ja. Das ist auch nett. Nee, das, also Skifahren ist nichts für meines Vaters Sohn. Ich bin da ungeschickt. Ich habe es halt nie gemacht. Immer, bei uns war nichts mit Skifahren. Da bist du mal mit dem Schlitten irgendwo einen kleinen Berg runtergerutscht und das war es dann auch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Also, dass irgendwo in Gelsenkirchen so ein Skipark gab, Indoor, da war ich ja schon lang weg aus den Gefilden. Ja, aus Mordor. Mordor. Gandalf der Weise hat gesprochen. Ja. Hervorragend. Ja. Du, mein Lieber, dann würde ich sagen, ich mache die Aufnahme mal aus hier an der Stelle und wir schwatzen so noch ein bisschen hinterher, oder? Ja, das läuft. Das läuft. Also, dann sage ich mal, wie sagen wir so schön, machet gut und schwing den Hut, oder? Ja, machet gut, schwing den Hut. Oder wie der Bayer sagt, Servus. Ja, Servus. Servus.